Ihr neuer Roman, 7 Jahre, führt zurück ins 18. Jahrhundert und erzählt vom Siebenjährigen Krieg aus der Perspektive der Familie Friedrichs des Großen. Weltgeschichte und eine komplizierte Familienstruktur treffen aufeinander. Nies Beindker hat Tanja Kinkel gesprochen. Ich höre häufig von Leserinnen und Lesern, es kommen so viele Menschen vor in ihren Büchern. Und ich sage dann immer, aber ich habe schon 2 Drittel rausgekürzt und die, die da sind, wirklich sind das absolute Minimum, um noch verständlich zu machen, was vor sich geht. Und auch so kann ein historischer Stoff zu seiner Autorin finden. Ab 2019, so erzählt Tanja Kinkel, habe sie mit 2 amerikanischen Freundinnen intensive Gespräche über Friedrich II. Und sein Umfeld geführt. Und sei dabei immer mehr auf einen der jüngeren Brüder des Preußenkönigs aufmerksam geworden, Prinz Heinrich. Eine in vieler Hinsicht interessante historische Figur. Friedrich rieb sich beständig an ihm und betrachtete ihn zugleich als alter Ego. Beide hatten die Doppelbegabung musisch und militär. Beide waren homosexuell. Beide hatten ein Temperament, aber Heinrich als jüngerer Bruder hat sich entsprechend anders entwickelt. Er war auch ein sehr talentierter Feldherr, aber anders als Friedrich war er eben nicht auf Angriff, Angriff, Angriff geeicht, sondern war sehr viel mehr ein Taktiker, der Schlachten vermieden hat. Und das hat ihn natürlich auch ungeheuer beliebt bei seinen Soldaten gemacht. Prinz Heinrich steht nun mit dem älteren Bruder im Zentrum des Romans 7 Jahre. Tanja Kinkels literarische Auseinandersetzung mit einem ersten globalen Krieg, dem Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Auf über 800 Seiten erzählt sie von internationaler Politik, diplomatischen Ränken, Militäroffensiven und dem Versuch einer gewaltvollen Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa und der Welt. Und sie erzählt all das eben aus der Perspektive von Friedrich dem Großen und seiner Familie. Einer Familie, die man heute, so die Schriftstellerin, wohl als dysfunktional bezeichnen würde. Nur noch die Romanows sind schlimmer, weil ein vom Vater ermordeter Sohn lässt sich schlichtweg nicht überbieten. Ganz so schlimm war es bei den Hohenzollern nicht, aber es war sehr schlimm. Außerdem ist es nun einmal so, dass verkorkste Familien ein großes Interessengebiet von mir sind, auch eben literarisch gesprochen. Und dass sich die großen Konflikte im Kleinen widerspiegeln, lässt beides in einen intimen Kontext miteinander setzen. Friedrich erscheint in Tanja Kinkels Roman als traumatisierter Herrscher. Er ist gezeichnet von der überstrengen Erziehung durch den Vater, den Soldatenkönig, und ebenso durch die Erfahrung, die Hinrichtung seines Freundes Hans Hermann von Katte mit ansehen zu müssen. Friedrich wollte fliehen mit ihm, Katte wurde zum Tod verurteilt, Friedrich ins Gefängnis gesteckt. 7 Jahre beginnt mit der Haft Friedrichs in Küstrin und der Bitte, der Vater möge ihm verzeihen. Seine spätere Macht- und Kriegspolitik wurde wohl auch davon beeinflusst. Ich glaube, sein Instinkt anzugreifen, niemals wieder eine Position der Machtlosigkeit einzunehmen, rührt auch wirklich direkt davon her, eine Kindheit und Jugend erlebt zu haben, die wir heute ohne weiteres als Missbrauch bezeichnen würden. Nicht sexueller Missbrauch, das muss man heute immer klarifizierend einfügen, aber emotional und körperlich. Und das ist nicht etwas, was erst nachhinein wir dorthin projizieren. Wenn man sich die Berichte der Botschafter durchliest, das empfanden durchaus auch die Zeitgenossen schockierend, wie der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm mit seinen ältesten Kindern umging. Und ganz anders eben Heinrich, der dem 14 Jahre älteren Bruder in Ablehnung und ebenso in Bewunderung verbunden war. Umgekehrt gilt das Gleiche. Friedrich bezeichnete den Jüngeren als den einzigen General, der im Siebenjährigen Krieg keinen Fehler begangen habe, neben ihm natürlich. Heinrich wurde zudem als Diplomat geschätzt und sogar als möglicher Kandidat für den polnischen Thron gehandelt. Ebenso gab es eine Offerte für die neue Welt. Sie müssen sich vorstellen, nachdem die Amerikaner ihren Unabhängigkeitskrieg gewonnen hatten, war es ja noch nicht sofort klar, welche Staatsform das sein sollte. Und sie haben noch einige von ihnen ein bisschen mit der konstitutionellen Monarchie geliebäugelt. Und für diesen Fall wäre Heinrich auch einer der Kandidaten gewesen. Wobei er natürlich sagen muss, zu fast allen dieser Möglichkeiten sagte sein großer Bruder von Anfang an, nein, auf gar keinen Fall. Wer sagt, die Geschichte des Siebenjährigen Krieges liege weit zurück und sei für die Gegenwart wenig erhellend, der kann im Zuge der Lektüre von Tanja Kinkels Roman einige interessante Erfahrungen sammeln. Unter anderem erzählt die Schriftstellerin am Beispiel der historisch verbürgten, indes kaum bekannten Figur eines schwarzen Kammerdieners, der sich den Namen Hannibal gab, von den ersten Schwarzen in den deutschen Staaten. Mit Blick auf das große Weltgeschehen verweist sie auf eine wachsende Unempfänglichkeit politischer Entscheidungsträger für die gefährlichen Folgen ihres Handelns. Daraus können, denke ich, alle Mächtigen, egal welchen Geschlechtes, auch in unserer Zeit lernen, dass eine längere Erfolgssträhne praktisch unweigerlich dazu führt, dass man als jemand, der eben über einen längeren Zeitraum Macht ausübt, immer Kritik unempfindlicher wird und immer mehr aufhört, auf Kritik zu hören, sich zu fragen, ja, könnte nicht doch was dran sein, und dann in auswegslose Positionen hineinschlittert, die dann zu einer europäischen und in dem Fall auch weltweiten Katastrophe führen. Sagt die Schriftstellerin Tanja Kinkel über ihren Roman Sieben Jahre, gerade im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Zum Vorgänger Im Wind der Freiheit, ebenfalls in diesem Jahr erschienen, gibt es eine Ausgabe unseres Podcasts Buchgefühl, zu finden in der ARD Audiothek. Und die Verleihung des Bayerischen Kunstpreises, die wird heute Abend ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek im BR-Channel übertragen. Dann erfahren Sie auch die weiteren Preisträgerinnen.